Mitternachtskrimi. Er suchte etwas, Mrs. Corcoran. Wer suchte etwas? Der Mann. Auf der Stufe. Auf der flachen Stufe vor ihrer Haustür unten. Was suchte er? Wird der Schlüssel gewesen sein, der ihm beim Rausnehmen aus der Tasche gefallen ist. Ich hab's gesehen. Bis auf den Boden hat er sich hinuntergebeugt. Und suchte... Hab ich dir nicht gesagt? Du sollst dich aus allem heraushalten! Die Hecke von Charlotte Armstrong. Nun, Doktor? Herr Doktor, was ist mit Evelyn? Irgendeine Änderung? Noch keine. Nach wie vor bewusstlos. Passiert ist es kurz vor 9, nicht wahr? Ja, es ging auf 9. Ich hatte bereits Licht in meiner Bibliothek und sie. Und jetzt haben wir Mitternacht. Seit 3 Stunden bewusstlos. Doktor, sagen Sie doch was. Gottlob, keine Schädelfraktur. Eine mittelschwere Gehirnerschütterung. Ja, und wenn es noch länger dauert, eine schwere, oder? Habe ich mich also nicht getäuscht? Inwiefern? Sie führt ein Tagebuch, ein Schulheft. In Wachsleinwand gebunden, noch ziemlich frisch. Aufschrift Evelyn Gardner, privat. Aber wo haben Sie das gefunden, Russell? In der unteren Kommodeschublade, hinter Wollsachen versteckt. Und? Steht doch was drin? Doch, einiges. Ich meine, etwas, das uns in der Sache weiterhilft, uns erklärt. Ja, wie ein 15-jähriges Mädchen binnen 4 Tagen ein 7 Jahre zurückliegendes Mordgeheimnis löst? So etwas meinten Sie doch. Wie? Die Person, die wir festgenommen haben, redet ja nicht. Was meinen Sie, Selby? Sie kennen Evelyn. Ach, was heißt kennen? Sie ist Ihre Nichte. Wie wird sie reagieren, wenn sie erfährt, dass wir in ihrem Tagebuch geblättert haben? Ja, fragen Sie mich zu viel, Russell. Wenn Sie es nicht lesen, lese ich es, Russell. Doktor, was meinen Sie? Tja, wie die Dinge liegen, kann sie nichts dagegen haben. Lesen Sie, Russell. Sind Sie etwa weniger neugierig als wir? Gar nicht so leicht zu entziffern, Ihre Handschrift. Die erste Eintragung stammt vom 23. Juli. Vom letzten Freitag also. Bin nach langer Zeit wieder hier bei Onkel John. Meine Eltern wollen mich für 2 Wochen los sein, weil sie nach New York fahren. Ja, stimmt. Onkel John sieht noch fast genauso aus, fängt aber doch schon an, graue Haare zu kriegen. Er ist jetzt 52. Er ist 52. Warum hat er nicht geheiratet? Ging heute früh als erstes zu Crawfields Drugstore. Kaum verändert seit damals. Nur eben etwas modernisiert. Dann guckte ich mir alle Läden in der Hauptstraße an. Kein Prunk, keine Dürftigkeit. Mittelprächtig, würde ich sagen. Auf dem Heimweg dann machte ich eine Entdeckung. Zwischen Onkel Johns Haus und dem Nachbarhaus wuchert eine hohe, dichte Hecke. Die Nachbarin Mrs. Corcoran war mit ihren Blumen beschäftigt. Beschreibung: eher klein und ganz hübsch rundlich, vorne und hinten. Dunkles Haar mit einigen Silberfäden. Kunstvoll zurechtgemacht. Effekt: einigermaßen jugendlich. Sie gilt als femme fatale, in Klammern verderbte Witwe. Jeglicher Umgang mit ihr wurde mir von Onkel John prompt verboten. Ich aber, erfüllt von Neugier, blieb an ihrem Gartenzaun stehen. Guten Tag, Mrs. Corcoran. Guten Tag. Mr. Selbys Nichte, wenn ich nicht irre. Ja, bin ich. Die Evelyn. Ich entsinne mich deiner, meine Liebe. Ja? Als kleines Mädchen bist du öfter hier gewesen, nicht wahr? Das letzte Mal war es nicht vor ungefähr 7 Jahren? Ja, so lange ist es her. Wie alt warst du damals, Evelyn? Ach, erst 8. Sieh mal an, erst 8 Jahre. In der Eiche, dort drüben, hinter der Hecke hatte ich mein Baumhaus. Dein Baumhaus? Ja, ich weiß. Mr. Foster, Onkel Johns Gärtner, hat es für mich hinaufgebaut. Decken hatte ich oben und Kissen und Lissy, meine Lieblingspuppe. Am liebsten wollte ich gar nicht mehr herunter. So gut gefiel's mir da oben. Auch die Nacht über warst du gelegentlich in deinem Baumhaus. Ein richtiger Wildfang war ich damals. 8 Jahre sind eine lange Zeit, Evelyn. Mir gefiel diese Unterhaltung. Es passiert nicht oft, dass mir ein Erwachsener so ernsthaft zuhört und eingeht auf das, was ich sage. Beim Dinner dann, als ich Onkel John erzählte, ich hätte mit Mrs. Corcoran gesprochen, meinte er... Evelyn, ich... Ich fürchte, du solltest lieber... Was, Onkel John? Was sollte ich lieber? Also, Mrs. Corcoran und ich... weißt du, wir stehen nicht besonders gut miteinander. Grüßen. Grüßen kannst du sie meinetwegen. Aber dabei stehen bleiben, dich sogar in ein Gespräch mit dir einlassen, also das... Das will ich nicht. Warum eigentlich nicht? Hm? Hast du Streit mit ihr? Nein, nein, nein, durchaus nicht. Nur... Was, Onkel John? Ich finde sie sehr nett. Naja, also wie solltest du das auch wissen? Was wissen? Mrs. Corcoran ist... Ja, Evelyn, wie soll ich sagen? Das ist für dich nicht der geeignete Umgang. Was für eine Frau ist sie denn? Sie ist gesellschaftlich nicht tragbar. Wieso denn nicht? Also, mein Kind, das ist nicht so leicht zu erklären, weißt du. Harry Corcoran, Mrs. Corcorans Mann. Ja, also da hat es vor Jahren etwas gegeben. Harry Corcoran... Ihr Mann? Was war mit ihm? Ja, er wurde... unter recht merkwürdigen Umständen... erschossen. Erschossen? Ja. Ermordet? Ja. Oh boy! Wann ermordet? Wie? Naja, also, ja, wie soll ich dir das erklären? Warum wirkte Onkel John so verkniffen? Dachte er etwa, es würde mich ängstigen? Eine ganze Weile dauerte es, ehe ich mehr aus ihm herausbekam. Als ihr Mann eines Abends spät nach Hause kam und vor der eigenen Haustür stand... Da traf ihn von hinten ein tödlicher Schuss. Sie fanden den Revolver, etliche Dollars, in Mr. Corcorans Geldbörse, aber sonst nichts. Wurde er also nicht beraubt? Es ist einfach ein Rätsel. Und weil es ein Rätsel blieb und niemand etwas herausbekam, hat man die arme Mrs. Corcoran behandelt, als wäre sie eine Mörderin. Ich schäme mich für Onkel John. Seither lässt er die Hecke zwischen seinem und dem Nachbargrundstück höher und höher wachsen. Er hält es mit den selbstgerechten Spießbürgern dieser Stadt. Niemand erachtet Mrs. Corcoran für gesellschaftlich tragbar. Wunderbar. Weil ihr Mann von jemandem umgebracht wurde, den man nicht ermitteln konnte, behandelt man sie wie eine femme fatale, eine verderbte Witwe. Wahrscheinlich denken diese Spießer, einer respektablen Person könne so etwas nicht passieren. Und ob es das kann. Sie tut mir leid, die arme Mrs. Corcoran. Aber jetzt kommt der Knüller. Ich habe ihn für den Schluss der heutigen Eintragung aufgehoben. Es ist... Nun, ja, was ist? Warum stocken Sie? Warum lesen Sie nicht weiter, Russell? Es ist... mein Mord. Mein Mord, schreibt sie. Ihr Mord? Wieso Ihr Mord? Ich habe es aus Onkel John herausgequält. Oh boy! Ausrufezeichen. Es ist eine Sensation. Ausrufezeichen. Ich war in jener Nacht oben in meinem Baumhaus. Nochmal Ausrufezeichen. Ich erinnere mich noch, wenn auch reichlich verschwommen, dass und in welcher Hast ich damals mitten in der Nacht heruntergeholt wurde und schon am nächsten Morgen abreisen musste, obwohl die Ferien noch längst nicht vorbei waren. Bis auf den heutigen Tag habe ich nicht erfahren, warum eigentlich. Weshalb? Grundgütiger Himmel. Ich, damals 8 Jahre alt, schlafe oben in meinem Baumhaus und beinahe direkt unter mir begeht jemand einen Mord. Und ich erfahre nichts davon. Keine einzige Frage haben sie mir gestellt. In meinem Leben der erste richtige Mord. Und ich weiß nicht das Geringste davon. Ich konnte es nicht aushalten. Ich vermochte an nichts anderes mehr zu denken als an meinen Mord. Ich musste mehr darüber in Erfahrung bringen. Heute Nachmittag war ich bei der Witwe zum Tee. Wir saßen zusammen in ihrem Gartenhaus. Ich glaube nicht, dass sie verderbt ist. Traurig ist sie. Sehr traurig. Hoffentlich wird dein Onkel nicht böse, Evelyn, wenn er erfährt, dass du bei mir warst. Und Mrs. Corcoran, Onkel John hat mir von der schrecklichen Sache erzählt, die mit ihrem Mann passiert ist. Ja, es war schrecklich. Wenn ich daran denke, dass ich zur selben Zeit oben in meinem Baumhaus... Immerzu denke ich daran. Denk lieber nicht daran, Evelyn. Es ist so lange her. Dein Onkel hätte es dir nicht erzählen sollen. Wollte er auch gar nicht. Doch nur, weil ich nicht locker ließ, bis er mir endlich... Ich verstehe nur nicht... Was, Evelyn? Was verstehst du nicht? Ich meine, eigentlich hätte ich das auch sehen und hören müssen, was da unten passiert ist. Das Schlimme ist, ich war damals eben noch so klein... Erst 8. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Das macht mich noch ganz wild. Wenn du noch mehr Kekse möchtest, bitte nimm dir. Schlimm, dass es immer noch ein Rätsel ist, nicht wahr, Mrs. Corcoran? Warum hat man es nicht gelöst? Sie wünschten sich, es wäre gelöst. Wenn Sie mir die Einzelheiten erzählen würden, Mrs. Corcoran, vielleicht dass ich dann... Fand man denn gar nichts heraus? Nein, nichts, gar nichts. Außerdem ist es besser, wir sprechen nicht mehr davon. Mrs. Corcoran, bitte enttäuschen Sie mich jetzt nicht. Ich? Dich? Indem Sie mich immer noch für das 8-jährige Kind halten. Natürlich bin ich jetzt anders. 7 Jahre machen einen großen Unterschied. Es lässt mich ganz einfach nicht mehr los, Mrs. Corcoran. Aber vielleicht... Vielleicht was? Vielleicht kann ich mich doch noch an dieses und jenes erinnern, wenn ich fest darüber nachdenke. Evelyn, wenn ich dir nun davon erzähle und du siehst, wie hoffnungslos es ist, meinst du, dass du es dann auf sich beruhen lassen könntest? Ich denke, ja. Bestimmt, Madame. Harry, mein Mann, kam häufig spät nach Hause. So auch in jener Nacht. War ich also nicht beunruhigt darüber. Ging zur gewohnten Zeit zu Bett und schlief auch bald ein. Durch irgendetwas wurde ich dann aufgeweckt. Was es war, weiß ich nicht. Das Schlafzimmerfenster stand offen in der Nacht. Es war eine warme Augustnacht. Wie? Richtig warm muss es damals gewesen sein. Sonst hätte mich Onkel John sicher nicht oben im Baumhaus schlafen lassen. Ja, wohl kaum. Ich lag in meinem Bett und lauschte. Im Vorgarten stand damals eine Ulme. Jetzt nicht mehr, oder? Sie ist eingegangen. Musste gefällt werden. In jener Nacht aber konnte ich die Schatten ihrer Blätter sehen, die der Vollmond auf die Wand im Fenster gegenüber warf. Die Blätter bewegten sich ein wenig, raschelten ganz leise. Sonst hörte ich nichts. Bis plötzlich der Schuss fiel. Ich bin natürlich furchtbar erschrocken. Klar. Lag da wie gelähmt. Ich hörte kein Schreien. Kein Laut hat Harry von sich gegeben. Auch sonst war nichts zu hören. Nur dieses leise Blätterrascheln. Auf einmal dann, ich lag immer noch da wie gebannt, hörte ich ein kräftigeres Rascheln. Ich stand auf. Ich zwang mich dazu und trat ans Fenster. Da sah ich deinen Onkel John. Onkel John? Ja. Wie er durch die Hecke schlüpfte. Von seinem Grundstück drüben zu uns herüber. Ach so. Die Hecke war damals halb so hoch wie heute. Auch nicht so dicht. Und dann? Sah ich Harry auf der Stufe liegen. Der flachen Stufe vor unserer Haustür. Ich rannte zur Schlafzimmertür, hinaus auf den Korridor und sah vorne an der Treppe Mary, unsere Köchin, ganz bleich und verstört. Wir hasteten die Treppe hinunter und öffneten die Haustür. Da stand dein Onkel John neben Harry und sagte mir, dass Harry nicht mehr lebe. Er lebt nicht mehr. Zweimal hat er es gesagt. Dann eilte er an Mary und mir vorbei ins Haus, an unser Telefon, verständigte den Arzt und die Polizei. Nachdem dein Onkel dann telefoniert hatte, ich erinnere mich jetzt ganz deutlich, schien ihm plötzlich einzufallen, wo du stecktest, Evelyn. Oben in meinem Baumhaus. In seinem Geräteschuppen drüben holte er eine Leiter. Lehnte sie an die Eiche und stieg herauf, um mich runterzuholen. Wie? So war es doch. Oder? Verwünscht. Natürlich kannst du dich an nichts mehr erinnern. So gut hast du geschlafen. Die meisten Kinder haben einen so gesegneten Schlaf. Wahrscheinlich bist du nicht einmal beim Herunterholen richtig aufgewacht, wie? Weiß ich nicht mehr. Und Mrs. Corcoran, was dann? Was? Wie es weiterging, meine ich. Die Polizei kam. Mr. Parker, der Chef persönlich. Auch Dr. Coles. In der Hecke fanden sie den Revolver, konnten aber keine Fingerabdrücke feststellen. Auch keine Fußspuren. War alles so ausgetrocknet damals. Hatte lange nicht geregnet. Gab's keine Gerichtsverhandlung? Gegen wen sollte verhandelt werden? Gegen Sie, Mrs. Corcoran. Mich klagte niemand an. Doch, Mrs. Corcoran. Man verurteilte Sie sogar. Nur ins Gesicht sagt's Ihnen keiner. So sind Sie, unsere lieben Mitmenschen. Jedenfalls der Polizeichef, der Arzt und auch dein Onkel John, alles taten sie, was in ihrer Macht stand. Und konnten doch nicht herausfinden, wer es gewesen war. Nicht einmal, weshalb er es getan haben könnte. Verstehst du? Und so begann sich alles gegen sie zu wenden, Mrs. Corcoran. Warum sonst hätte Onkel John die Hecke höher und höher wachsen lassen? Ich gebe ja zu, Harry und ich, wir kamen nicht immer gut miteinander aus. Harry hat ziemlich viel getrunken. Natürlich bemerkten unsere Nachbarn, dass bei uns nicht alles stimmte. Auch dein Onkel bemerkte das. Einige von ihnen, das weiß ich, bedauerten mich. Warum erzähle ich dir das alles? Wie konnte ich vergessen, dass du noch so jung bist, Evelyn? Vergib mir und lass dich bitte von dem, was ich dir anvertraut habe, nicht aus der Fassung bringen. Ich doch nicht. Bin ziemlich unempfindlich. Hab einen wachen Verstand und wache Augen. Ich sehe die Schwierigkeiten. Ist ja niemand anderer da, den man verdächtigen könnte. Was Sie jetzt brauchen, Mrs. Corcoran, ist nichts. Nichts brauche ich. Bitte, bitte nichts mehr davon. Ich hatte kein Recht, mit ihr darüber zu reden. Du solltest besser nicht mehr zu mir herüberkommen, Evelyn. Ich mag dich, Evelyn, sehr gern sogar. Würde mich freuen, dich oft zu sehen, glaub mir nur. Onkel John ist ein Spießer. Hängt sein Mäntelchen nach dem Wind. Wie alle Spießer. Ich brauche das nicht. Nun hör mir mal zu, mein Kind. Das alles ist so lange her. Und nichts mehr kann es ändern. Lass es ruhen, Evelyn. Jedenfalls danke ich dir, dass du mich besucht hast. So aufgeschlossen warst. Aber jetzt geh und versprich mir, dass du nie wieder darüber nachdenken wirst. Ich werde es versuchen, Madame. Versprichst du mir das? Ich danke Ihnen für den Tee und die feinen Kekse, Mrs. Corcoran. Wenn Mr. Corcoran so viel getrunken hat, Onkel John, dann war er vermutlich in der Nacht, als er erschossen wurde, auch nicht gerade nüchtern. Woher weißt du, dass er viel getrunken hat? Hast mit Mrs. Foster getatscht, der Gärtnersfrau, was? Sag, Onkel John, war er? Was? Betrunken. Ja, na ja, also, es hat so geheißen. Jetzt lass mich bitte zufrieden mit deinem ewigen Fragen. Wo warst du, Onkel John, als es passierte? Zur Mordzeit, meine ich. Evelyn, hör zu, ich wünsche nicht, ich weiß, was du wünschst, Onkel John. Dennoch wäre ich froh, wenn du es mir erzählen würdest. Sei lieb, Onkel John, schau. Schluss, nichts mehr davon. Wenn ich die Tatsachen wüsste, ich meine, wie es sich damals alles zugetragen hat, wirklich zugetragen, dann, Onkel John, könnte ich vielleicht aufhören, dauernd darüber nachzudenken. Aber ich... Gut. Dann werde ich dir also... die Einzelheiten... aber natürlich nur das, was ich mit meinen Ohren und mit meinen Augen... Nur das, Onkel John. Aber das sage ich dir, du. Dann lassen wir dieses Thema endlich ein für alle Mal. Nimm an, Onkel John, du wärst jetzt vor Gericht. Im Zeugenstand. Wo warst du zur fraglichen Zeit? Als es geschah, wo ich da war? Ja, oben in meiner Bibliothek. Immer noch mit Abrechnung beschäftigt. Nachts gegen 1 Uhr, glaube ich, war es. Ob die Uhr schon geschlagen hatte, weiß ich nicht. Aber da hörte ich Harry Corcoran pfeifend die Straße entlang kommen. Was? Wie? Was er gepfiffen hat. Ach so, diese Danny Boy-Melodie. Seine Lieblingsmelodie. Wie hätte ich denn sonst wissen können, dass es Harry Corcoran war, der da die Straße entlang kam? Leuchtet mir ein. Und? Weiter. Dann hörte ich den Schuss. Bist erschrocken. Warst wie gelähmt. Was? Na ja, natürlich. Für einen Moment schon, nicht? Dann aber hielt es mich nicht mehr oben. Ich lief hinunter, durch den rückwärtigen Ausgang in den Garten. Ich zwängte mich durch die Hecke und sah ihn liegen. Auf der flachen Stufe vor seiner Haustür. Bereits tot, wie? Ja. Aus und vorbei. So. Das ist alles und jetzt weißt du's. Als du Mr. Corcoran so da liegen sahst, Onkel John, was hast du da getan? Ich habe mich nach dem Schlüssel gebückt, den ich auf der flachen Stufe so kaum einen Schritt neben ihm liegen sah. Ich habe ihn aufgehoben. Das war der Hausschlüssel, sein Hausschlüssel. Und die Haustür? War sie verschlossen? Natürlich war sie verschlossen. Das heißt, als ich den Schlüssel ins Schloss stecken wollte, im selben Augenblick schloss Mrs. Corcoran, es kann auch die Köchin gewesen sein, die Tür von innen auf. Die beiden waren vom Obergeschoss heruntergekommen, das habe ich gehört. Und dann? Dann habe ich die Polizei angerufen. Den Chef persönlich und Dr. Coles. Und? Dann habe ich dich vom Baum heruntergeholt. Aber das hast du offenbar nicht gemerkt. Nicht so gut hast du geschlafen, oder? Du hast mir nicht alles gesagt, Onkel John. So was denn nicht? Wie sich Mrs. Corcoran dabei verhalten hat. Wie war ihre Gemütsverfassung? Gemütsverfassung? Als ob ich das wüsste. Ja, wie nahm sie es auf? Ich meine die Tatsache, dass ihr Mann nicht mehr lebte. Sie konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Wenigstens macht es so den Anschein, nicht? Aber da kann man sich täuschen. Denkst du etwa, sie hat geschossen? Nichts, denke ich. Gar nichts, denke ich. Ich habe kein Recht, derlei Erwägungen anzustellen. Kann mir da kein Urteil erlauben. Es gibt keinerlei Beweise. Dennoch hast du dir ein Urteil gebildet, Onkel John. Du hast gesagt, Mrs. Corcoran sei... Also ich habe keine Lust, mit dir über Mrs. Corcorans Charakter zu diskutieren. Und ich bestehe darauf, dass du meinen Worten glaubst. Es wäre äußerst ungehörig von dir, auch nur im Geringsten daran zu zweifeln. Du, wenn deine Mutter das wüsste... Wer ließ die Hecke wuchern, Onkel John? Die Hecke? Die Hecke gehört mir. Das habe ich bisher anders gehört. Wo hast du das gehört? Von wem? Wer hat dir erzählt, Harry Corcoran wäre ein Trinker gewesen? Mit wem hast du getratscht? Ich will das wissen! Ich gestand es ihm. Hätte wenig Zweck, haargenau den Krach aufzuschreiben, den er mir jetzt servierte. Der übliche Unsinn von seiner Verpflichtung, mich vor Schaden zu bewahren, vor Dingen, die ich noch nicht begreifen würde, enorme Verantwortung seinerseits und so weiter. Lauter tönende Phrasen. Also ich muss schon sagen... Später, bitte nicht jetzt. Lesen Sie weiter, Russell. Weshalb zum Kuckuck konnte er mir nicht sagen, dass mich das alles einen Dreck angeht? Es ist nicht Heuchelei bei ihm. Er einfällt. Onkel John ist zu hölzern, zu konventionell, glaubt wahrscheinlich, ich hätte noch nie etwas von Sex gehört. Warum sonst gesteht er mir nicht, er habe einst für die hübsche Lady im Nachbarhaus einigermaßen romantische Gefühle empfunden. Frage mich, ob die beiden je ein Wort darüber verloren, dass sie eigentlich ein bisschen... ineinander verliebt waren. Diese verdammte Göre. Bezweifle es. Bedachten sich wahrscheinlich bloß mit verstohlenen Blicken über die Hecke und sagten nichts. Mindestens zu Onkel John würde das passen. Sind Sie bald fertig? Nun geschieht der Mord. Irgendwie kommt sie auf die Idee, Onkel John hätte es getan. Immerhin hörte sie ein Blätterrascheln. War es etwa die Hecke? Sie ging ans Fenster, sah hinunter. Da stand er. Natürlich war es nicht Onkel John, der geschossen hat. Er aber denkt, sie sei es gewesen. Er weiß, wie unglücklich sie mit Harry war. Hält also jeder den anderen für den Täter. Und was tun sie daraufhin, diese Narren? Ziehen sich wie die Schnecken in ihr Haus und in sich selbst zurück, mit der immer höher und dichter werdenden Hecke dazwischen und leben all die Jahre mit dem Verdacht, niemand als der andere könne es getan haben. Hätten sie den Verstand gehabt, sich auszusprechen, sich gründlich die Meinung zu sagen, dann wären sie wahrscheinlich schon lange verheiratet und glücklich miteinander. Wie lächerlich, Ausrufungszeichen. Wie mitleiderregend, wieder Ausrufungszeichen. Anführungszeichen. Oh, dass ich geboren ward, der andern Fehler gut zu machen. Ausrufungszeichen. Schlusszeichen. Klammer auf. Wer sagte das? Keats? Shelley? Byron? Muss nachsehen, wenn ich wieder daheim bin. Klammer zu. Ende der Eintragung. Der vom 25. Ja, also geben Sie mir noch einen Schluck, Sally. Ja, aber bitte, entschuldigen Sie meine Unachtsamkeit. Ihr Glas, Doktor. Ja. Ein aufgewecktes Mädchen, Ihre Nichte. Danke, Selby. Danke. Aber auch ganz schön herablassend. Ja, hält sich für verdammt smart, die junge Miss. Ist aber nicht so smart, wie sie annimmt. Selby, Sie können uns bestätigen, dass Ihre Nichte geirrt hat, nicht wahr? Ach, man sollte sie für ihren Irrtum nicht tadeln. Evelyn ist noch nicht reif genug, gewisse Dinge zu verstehen, spürt aber den inneren Zwang, zu versuchen, es zu verstehen. Ihre wissbegierige Intelligenz sucht nach einer Fährte in dem Dickicht. Lesen Sie weiter, Russell, falls da noch mehr steht. Also die nächste Eintragung stammt vom 26. Juli. Von heute, genauer gestern also. Bitte? Ich habe mir etwas ausgedacht. Jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ich sage einfach, ich kann mich erinnern. Ich werde Ihnen erzählen, dass mich damals der Schuss oder irgendetwas aufgeweckt hat und ich einen Fremden davonlaufen sah. Ein Märchen also. Und ich habe sehr geglaubt. Weiter, Russell, bitte. Zuerst werde ich mit Onkel John sprechen und in die Geschichte, die ich ihm erzähle, all die Einzelheiten mischen, die sie mir gesagt hat. Da sie der Wahrheit entsprechen, wird er sich täuschen lassen und glauben, dass ich mich wirklich erinnere. Dann werde ich zu ihr gehen und in die Geschichte, die ich ihr erzähle, all die Kleinigkeiten mischen, die ich von Onkel John habe. Das muss klappen. Weder sie noch er wird mir auf die Schliche kommen. Beide werden sie mir glauben. Ich könnte mich ohrfeigen. Und zueinander finden, wenn sie noch wollen. Gewissensbisse mache ich mir bei dem Trick, den ich mir ausgedacht habe, keine. Und wenn irgendwas Offizielles anfängt, mir Fragen zu stellen, könnte ich dabei ein bisschen erbeben. Meine Lippen flattern lassen. Scheinbar noch zu jung und empfindsam sein. Und verstört schweigen. Schon ganz schön ausgekocht, die junge Miss. Muss das alles sehr sorgfältig vorbereiten. Werde mir Listen anlegen. Liste Nummer 1 für Onkel John. Dinge, die sie mir erzählte. Warme Nacht, Vollmond. Die Ulme, die damals noch in ihrem Vorgarten stand. Der Revolver, den man in der Hecke fand. Harry Corcoran, der nicht geschrien hat. Bevorstehender Dialog mit Onkel John. Onkel John, werde ich sagen. Jetzt erinnere ich mich. Ausrufungszeichen. Worauf er fragen wird? An was? Ich war oben in meinem Zimmer, dachte nach und fing dabei unversehens an, die Danny Boy-Melodie zu summen. Auf einmal kam mir alles wieder ins Gedächtnis zurück. Wie ein Traum, dass ich auf der Eiche oben in meinem Baumhaus aufwachte und hörte, wie jemand diese Melodie pfiff. War eine helle Mondnacht. Die Ulme im Vorgarten der Corcorans, ganz deutlich konnte ich sie sehen. Dabei werde ich stocken, verstört reinschauen und ihn fragen, stand da vor 7 Jahren eine Ulme, Onkel John? Das wird den Nagel auf den Kopf treffen. Dann will ich sagen, ich sah einen Mann auf Corcorans Haustür zugehen und hörte einen Schuss. Dabei dachte ich, hat wohl jemand vom 4. Juli, unserem Nationalfeiertag, einen Knallfrosch übrig behalten. Ich sah den Mann hinfallen. Und weil er keinen Schrei von sich gab, überhaupt kein Geräusch machte, glaubte ich nicht, dass er verletzt wäre, eher, dass er übermüdet war und dabei eingeschlafen ist. Wohl auch etwas zu viel getrunken hatte, wenn das kein Gag ist. Und dann, Onkel John, sah ich noch einen Mann, draußen vor dem Gartenzaun. Er warf irgendetwas in die Hecke. Ich hörte es rascheln, als es hineinfiel. Der Mann lief weg. Und dann, Onkel John, kamst du. Wer der Fremde war, werde ich sagen, weiß ich nicht. Du, Onkel John, warst es auf keinen Fall. Wenn auch die Witwe Corcoran seit 7 Jahren denkt, du wärst es gewesen. Und dass du es weißt, Onkel John, auf der Stelle laufe ich zu ihr hinüber und sag's ihr. So schnell ich kann, werde ich aus dem Haus rennen. Und er mir nach. Er kann gar nicht anders. Nun, Selby, war es ungefähr so? Fast genauso. Herrgott, was konnte ich denn anders? Geschickt, wie sie das ausgeheckt hat. Ja, für meinen Geschmack zu geschickt. Bitte, Doktor, kommen Sie. Ist es jetzt soweit? Geben Sie mir Bescheid, Doktor, wenn sie ansprechbar ist. Also da etwas Geduld, Parker. Diese Göre. Wie die mich nach ihrer Pfeife tanzen lassen. Wie sollte ich mit ihresgleichen aber auch zurechtkommen? Sieht mich mit ihren feigen blauen Augen an, dass man nicht weiß, hat man schon mit einer jungen Frau oder noch mit einem Kind zu tun. Alles, was ich gemacht habe, war falsch. Nicht die leiseste Ahnung hatte ich von dem, was sie beabsichtigte. Russell, Sie sind Anwalt, ein kluger Mann oder so. Ich brauche Sie. Ich komme mir vor, wie durch die Mangel gedreht. Also bitte helfen Sie mir. Wenn sie ernstlich verletzt ist, ich trage doch die Verantwortung. Sie nehmen es zu schwer, John. Der Doktor hat Evelyn gründlich untersucht. Eine ernsthafte Verletzung hat er nicht festgestellt. Lesen Sie weiter, Russell. Ich will wissen, was Sie der Witwe sagt. Hat sie das auch aufgeschrieben? Müsste dastehen. Sie machte ja noch eine Liste. Da haben wir es hier. So, Liste Nummer 2. Für die Witwe. Harry pfiff Danny Boy. Er kam an Onkel Johns Haus vorbei. Er war betrunken. Er ließ seinen Schlüssel fallen. Was weckte sie auf? Sie weiß es nicht. Aber ich weiß es. Bevorstehender Dialog. Oh, Mrs. Corcoran, Mrs. Corcoran. Ausrufungszeichen. Ich fange an, mich zu erinnern. Ich glaube, ich hörte einen Mann pfeifen. Die Danny Boy-Melodie. Er kam an unserem Haus vorbei. Kann das Ihr Mann gewesen sein, Mrs. Corcoran? Er ging nicht richtig. Er torkelte. Ihren Zugang entlang. Kurz vor dem Haus ließ er etwas fallen. Vielleicht einen Schlüssel. Es muss ein Schlüssel gewesen sein, denn ich sah, wie er stehen blieb und sich danach bückte. Oh ja, werde ich sagen. Jetzt erinnere ich mich ganz deutlich. Er richtete sich wieder auf. Er hatte offenbar nicht gefunden, was er fallen ließ, denn er hat etwas gerufen. Einen Namen. Kann es Ihr Name gewesen sein, Mrs. Corcoran? Ob es das war, wodurch Sie aufwachten? Weil er Ihren Namen rief? Ein todsicherer Gag. Darauf nehme ich Gift. Der Rest Ihrer Geschichte geht dann weiter wie bei Onkel John. Der Fremde am Gartenzaun wirft den Revolver in die Hecke, rennt weg und schon kommt Onkel John aus seinem Haus. Also waren nicht Sie es, werde ich sagen. Und ich kann es beweisen. Aber der arme Onkel John glaubte, Sie wären es gewesen. Dabei sollte ich zu weinen anfangen. Schon weil zu diesem Zeitpunkt Onkel John drüben bei Mrs. Corcoran jeden Augenblick zur Tür hereinkommen wird. Auch wenn er sich den Schlips erst wieder umbinden musste. Was werden Sie sagen, die beiden? Besser, ich schluchze ziemlich verhalten, damit ich alles hören und mir merken kann. Also ans Werk, Ausrufungszeichen. Tja, das ist alles. Warum macht sie sich diese Mühe? Sie hatte ein starkes Motiv. Meine Romanze mit der hübschen Mrs. Corcoran, wie? Aber nein, ich meine, die unbändige Wissbegier einer höchst bemerkenswerten 15-Jährigen. Welches Motiv sie auch immer gehabt haben mag, irgendetwas muss sie völlig richtig erfasst haben. John, soweit es Sie betraf, haben Sie ihr das Märchen geglaubt? Dachten, Evelyn erinnere sich der Mordnacht und habe tatsächlich einen Fremden gesehen? Ja, das dachte ich. Bis sie mir das erzählt hat, ich die ganzen Jahre hier aus mancherlei Gründen Mrs. Corcoran verdächtigt. Ja, viele von uns haben Miss Corcoran verdächtigt. Aber niemand vermochte sich vorzustellen, wie sie es fertiggebracht haben könnte. Wir wissen, die Köchin stand im Etagenflur. Und Sie waren so schnell am Tatort erschienen, Selby. Warum eigentlich? Ich erinnerte mich eines Gesprächs zwischen Mrs. Corcoran und mir. Über die Hecke hinweg. Wenige Wochen vor dem Mord. Es schien mir damals, dass es ihr gar nicht so viel ausmachen würde, wenn ihrem Mann etwas zustoßen würde. Sie meinen? Ja, unerträglich, sagte sie, sei er, und dumm und grausam. Ja, und gab mir zu verstehen, dass ihr Leben wahrscheinlich erst wieder schön sein könnte, wenn... Harry nicht mehr lebte, wie? Nein, nein, also so direkt heraus hat sie das nicht gesagt. Ja, natürlich zerstörte diese Unterhaltung meine kleine Schwäche für Mrs. Corcoran. Und von dem Tag an verhielt ich mich reserviert und ließ die Hecke wachsen. Als Evelyn mir gestern eingestand, sie selbst habe den Fremden mit dem Revolver gesehen, war ich bestürzt. Zunächst wie gelähmt. Als dann ihre Nichte zu Mrs. Corcoran hinüberlief, band ich mir zuerst noch den Schlips um und lief dann hinterher. Drüben dann sahen sie durch die halb offenstehende Haustür. Die beiden am oberen Ende der Treppe stehen. Mrs. Corcoran oben am Geländer, Evelyn eine Stufe unter ihr. Das habe ich doch alles schon zu Protokoll gegeben. Muss ich das alles noch einmal sagen? Sie sagten, Evelyn habe auf die Witwe eingeredet. Aber was sie sagte, das bekam ich nicht mit. Erst als Mrs. Corcoran zu schreien anfing, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich aus allem heraushalten. Da wusste ich, um was es ging. Dabei stieß sie Evelyn so heftig gegen die Schulter, dass das Kind die Treppe hinunterstürzte. Die Witwe wie eine Furie rannte hinterher. Sie hätte das Kind umgebracht, wenn ich nicht im rechten Augenblick noch dazwischen gefahren wäre. Ehe wir kamen, Dr. Coles und ich, versuchte sie ihnen irgendetwas zu erklären. Armes Kind, schrie sie. Armes Mädchen, so unglücklich zu fallen. Sie wollte es so hinstellen, als sei Evelyn aus purer Unachtsamkeit die Treppe heruntergestürzt. Das stimmt aber nicht. Sie hat Evelyn gestoßen in der Absicht, sie umzubringen. Warum denn sonst? Ich hab's doch gesehen! Sie hat sich selbst entlarvt. Jetzt haben wir sie. Niemand anderer als diese Person hat Harry Corcoran erschossen. Nur beweisen können wir es nicht. Was kann Evelyn gesagt haben, dass der Witwe die Nerven durchgingen? Eine gute Botschaft, meine Herren. Was? Ist sie wieder bei Bewusstsein? Ja, Gottlob. Nur jetzt keine Vorwürfe, keine Aufregung. Hat sie Schmerzen? Also eines müssen wir feststellen, Parker. Nicht Harry war es, der in jener Nacht den Namen seiner Frau gerufen hat. Nicht Harry? Und warum nicht? Selby, der in die Danny Boy-Melodie pfeifen hörte, vor dem offenen Fenster, hätte dann doch auch sein Rufen hören müssen. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, Russell. Evelyn ist bei ihrer Geschichte auf der Treppe oben gar nicht bis zu diesem ominösen Fremden gekommen. Sonst hätte die Witwe ja gemerkt, dass ihr da ein Märchen erzählt wurde. Und weiß Gott, keine Veranlassung mehr gehabt, das Kind die Treppe hinunterzustoßen. Ja, aber irgendetwas muss doch den Funken geschlagen haben. Kommen Sie, fragen wir sie selbst. Sie wird es wissen. Nun, junge Miss, wie fühlst du dich? Sie hat mich die Treppe hinuntergestoßen. Wissen wir. Diese Megäre. Evelyn, mein Name ist Russell. Und? Ich habe dein Tagebuch gefunden. Mein... Und habe es durch die Umstände nun einmal dazu genötigt... Also... gelesen. Dank dieser Eintragungen wissen wir jetzt, wie schlecht Mrs. Corcoran vor 7 Jahren gehandelt hat. Ist aber alles doch nur ausgedacht. In Wirklichkeit erinnere ich mich an gar nichts. Wir wissen recht gut, mein Kind, was dabei ausgedacht ist. Ich hatte keine Ahnung, dass du so geschickt sein würdest. Diese 2 Geschichten, Evelyn. Meine Hochachtung. Ein richtiger Knüller. Wirklich sehr gut, was du dir da nur so ausgedacht hast. Schon eine richtige Schriftstellerin mit Ideen, junge Miss. Ein ganz dummes Ding bin ich. Alles habe ich verkehrt gemacht. Die Handlung falsch geplant. Die Charaktere falsch eingeschätzt. Nichts kann ich. Sollte das Ganze lieber aufgeben? Evelyn, du kannst und wirst uns helfen, eine Mörderin zu überführen. Evelyn, nicht wahr, du... Du wolltest mein und Mrs. Corcorans Leben, wolltest du in Ordnung bringen. Offenbar sind die Herren alle der Meinung... dass die Witwe eine Mörderin ist. So etwas Ähnliches haben wir uns schon seit 7 Jahren gedacht. Wer sind Sie eigentlich? Mr. Parker, mein Kind, der Polizeichef. Ich bin hier, um einem Verbrechen auf den Grund zu kommen. Warum verdächtigen Sie nicht Onkel John? Warum nicht mich? Warum nicht mich? Deine Idee, Mrs. Corcoran, dachte ich, hätte es getan, ist doch lächerlich. Was hätte er für ein Motiv? Nicht im Entferntesten habe ich daran gedacht, sie zu heiraten. Aber sie hatte ein Motiv. Sie hasste ihren Mann abgründig. Habe ich sie also völlig falsch eingeschätzt. Und die Leute in der Stadt hier haben recht. Evelyn. Als du zum ersten Mal an Mrs. Corcorans Gartenzaun stehen bliebst, konntest du nicht wissen, dass sie schuldig war. Zu diesem Zeitpunkt hattest du ja von dem Mord noch nichts gehört. Konntest also nicht ahnen, was für eine Furcht über die Witwe kam, als sie sich auf einmal der 8-Jährigen oben im Baumhaus erinnerte. Begreifst du jetzt, dass, als du so voller Tatkraft und Intelligenz auftauchtest, die Witwe keinen Grund zum Lächeln hatte? Evelyn, was hat dazu geführt, dass die Witwe plötzlich die Nerven verlor? Wo warst du in deiner Geschichte, als sie auf einmal wild wurde und dir den Stoß versetzte? Ich hatte eben das mit dem Schlüssel erwähnt. Ich dachte, sie würde darüber glücklich sein. Sie aber hat geschrien und dich die Treppe hinuntergeworfen. Habe ich etwas falsch gemacht? Im Gegenteil. Richtig hast du es gemacht. Goldrichtig. Hör jetzt gut zu, Evelyn. Harry Corcoran wurde in den Rücken geschossen. Stimmt, in den Rücken. Der Schlüssel lag auf der flachen Stufe vor der Haustür. Und von da hob ich ihn auf. Wir haben vermutet, Harry Corcoran hat den Schlüssel fallen lassen, weil ihn der Schuss getroffen hat. Du aber, Evelyn, sagtest, er hat den Schlüssel fallen lassen, weil er betrunken war. Die ganze Zeit vermuteten wir, der Schuss wäre von hinten auf ihn abgefeuert worden. Von der Straße aus. Aber wenn du das richtig erfasst hast, Evelyn, dass er sich niederbeugte, um den Schlüssel aufzuheben, und dabei in den Rücken geschossen wurde? Muss sie es gewesen sein. Sie war oben am Fenster. Du sagst es, junge Miss. Der Schuss kam von oben, vom Fenster. Volle 7 Jahre hat die Witwe den Kopf gefürchtet, der eines Tages auf diesen Gedanken kommen würde. Dein Kopf war es, Evelyn. Dein Verstand, mein Kind. Mrs. Corcoran schoss aus dem offenen Schlafzimmerfenster, warf den Revolver hinunter in die Hecke, machte die Schlafzimmertür auf, sah im Korridor die schreckensbleiche Köchin, eilte mit ihr nach unten, und da stand ich, neben den Toten. Und du, junge Miss, hast sie erwischt. Zwar gibt es keine neuen sachlichen Beweise, aber ich bin schon mit noch weniger zurechtgekommen. Wäre ja gelacht. Jetzt kenne ich ihre Methode. Und damit werde ich sie zum Geständnis bringen. Und verlass dich drauf, junge Miss. Sie wird mir auch verraten, weshalb sie dich die Treppe hinabgestoßen hat. Doch klar jetzt. Sie denkt wirklich, ich hätte gesehen, wie er den Schlüssel fallen ließ und sich danach bückte. Schläft sie jetzt? Oder ist sie etwa bewusstlos? Wo ist Mrs. Corcoran? Im Spital, mein Kind. Und gut bewacht. Darf ich mit ins Spital? Sie überführen. Nichts da. Ich werde sie überführen. Du bleibst im Bett, Evelyn. Und Schwester Anne passt gut auf dich auf. Da hast du dein Tagebuch wieder. An Inspiration, dem Kapitel den rechten Schluss zu geben, wird es dir nicht mangeln. Wann kommt Mami? Morgen früh. Ich wünschte, ich hätte ihr nicht telegrafiert. Jetzt haben wir es auszubaden. Keine Angst. Ich werde ihr sagen, Onkel John, werde ich sagen, ist ein Held. Er hat mir das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich verloren gewesen. Und du, mein Kind, hast mich von einer ganzen Menge seelischer Korsettstangen befreit. Wenn du mich nicht so in die Zange genommen hättest. Nicht mehr sprechen jetzt. Bitte. Sie schläft. Gehen wir, meine Herren. Die Hecke von Charlotte Armstrong. Es sprachen John Selby, Wolfgang Büttner, Evelyn, Cordula Tranto, Mrs. Corcoran, Marlies Schönau, sowie Hans Kaninenberg, Erik Jelde, Wolfgang Hess und andere. Funkbearbeitung und Regie Edmund Steinberger. Produktion Bayerischer Rundfunk 1974. Nächste Woche um diese Zeit hören Sie einen weiteren Krimi von Charlotte Armstrong, in dem ebenfalls eine widerspenstige junge Dame im Mittelpunkt steht. Die 14-jährige Nell. Sie soll für ein paar Stunden als Babysitterin einspringen. Sobald sie die kleine Bunny zu Bett gebracht hat, sorgt Nell für ein wenig Action. Schlafe, mein Kindchen. Am Samstag, dem 27. April, wie immer um 0:05 Uhr.